Jetzt muss ich mal fragen, haben wir nicht in letzter Zeit irgendwie immer ohne einen Laptop aufgenommen? Ja. Ist das aber besser mit oder wie? Ist egal. Ist egal. Achso, okay. Ich frage ihn. Ja. Ja. Ja, herzlich willkommen zur 23. Wahnsinn. Ja. Wir sind ja selber völlig durcheinander. 23. Folge unseres kleinen wunderbaren Podcasts. Genau, der Tobi und der Max und der Max und der Tobi. Oh. Und ab und zu auch mal ein Gast. Ab und zu, ja. Reden über Whisky und spannende Themen der letzten Woche. So ist das, ja. Heute haben wir einen Artback dabei. Den haben wir geschickt bekommen von dem Tobias Russ heißt er, glaube ich. Ich glaube auch. Eieiei. Wir sind gut vorbereitet. Ja. Quasi ein Promotions- Geschenk aus dem Hause Hennessy. Hennessy, ja. Wunderbar. Man merkt, wir sind da voll drin. Ja. Wir sind absolut die bestechlichsten Menschen der Welt. Was ist denn so Tarnung? Wir lumen den gleich über Kopf. Habe ich eigentlich Fuß. Erwähnt, dass ich den BMW i8 unheimlich geil finde. Wir machen mal eine Sonderfolge, wo wir einfach alle Momente zusammenschneiden, in denen du erwähnt hast, dass du den BMW i8 wahnsinnig toll findest. Ja, ich finde auch andere Autos gut. Und es gibt auch jede Menge Whisky, den ich mal gern probieren würde. Und Wein auch. Und, ja. Ja. Nee, aber es eine ganze Flasche geschenkt bekommen quasi für unsere Mühen, die wir haben, finde ich nochmal sehr dankenswert. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, und ist jetzt schon ein bisschen her, bestimmt fast 2 Monate oder so. Ja, ich glaube auch. Jetzt wurde es mal Zeit. Der denkt sich bestimmt auch, ah, verdammt, wieder Geld aus dem Fenster geworfen. Ja, es ist nicht nur die erste geschenkte Whisky-Probe, die wir verköstigen, ist auch die erste noch zu eine Flasche, die wir live im Podcast aufmachen. Stimmt. Premiere. Premiere, auch in allerlei Hinsicht. Heißt ja jetzt Sky. Oh, leck, ey. Ja. Wie gesagt, Artback 10 Jahre. Für mich ja immer ein feines Tröpfchen. Ja, wobei, ein Schluck wert. Also ich habe den auch schon 2-3 Mal irgendwo getrunken. Ich glaube, im Fetzenreich haben wir den auch mal irgendwie am Start gehabt. Ich sehe gerade die Gläser sind wieder wunderbar sauber. Oh, das passt. Ja, das passt. Ja. Ja, wir müssen den auf jeden Fall leer machen heute, weil mir wurde gesagt von Whisky-Kollegen, dass der leider in der offenen Flasche relativ schnell an Voluminosität verliert. Dann schlagen wir mal zu. Nee. Nee, ich muss ja noch irgendwie heimkommen. Da ist irgendwas drin. Ja, um meinen Gedanken von eben nochmal zu Ende zu führen. Auch ich habe durchaus sehr positive Erinnerungen an den Artback 10, ohne den jetzt direkt mit irgendwas verknüpfen zu können, außer halt. Ja, ich habe den früher halt öfter mal probiert und auch immer mal wieder. Ja. Und ja, ich finde das Ganze sehr lecker immer. Ist halt schon auf jeden Fall sehr torfig. Aber ich würde auch, glaube ich, ganz gern oder unbedingt. Schon wieder, was ich mal gerne probieren würde. Nee, ich würde mal gerne auch andere Sachen aus dem Hause Artback probieren. Ich muss mal irgendwie. Ja, ich habe ein Sample zu Hause. Allerdings muss ich sagen, glaube ich, dass die Flasche schon ein bisschen länger auf war. Von dem so ein Jahr oder so. Ja, Dial, oder? Genau. Oh, echt, ey. Zum Glück bin ich nicht Sportkommentator oder so geworden, wo ich irgendwelche seltsamen. Ja, aber von dem habe ich ein Sample und der ist lecker, aber du merkst, der ist schon ein bisschen so, der hat ein bisschen Schwund gehabt, ja. Naja, der hier ist jetzt auf jeden Fall krachneu. Der hat in den Gläsern hier einfach wahnsinnig geiles Aroma. Ja. Meine Nase ist auch wieder frei. Meine also, tödliche Männererkältung ist überstanden. Ja, vielleicht kurz noch zu den Gläsern, die habt ihr mir ja mal geschenkt. Das sind irgendwie von Villeroy & Boch, so riesen Whisky-Gläser. Ja, und die sind bestimmt 20 cm hoch. Ja. Also mit Stiel. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde die echt super, aber bei manchen Whiskys finde ich, kriegst du echt heftig was in die Nase, was schon fast unangenehm wird dadurch. Ja. Der, wie heißt er? Der Glenn, mein 20-jähriger Glenn... Burgie? Glenn Burgie, genau. Bei dem finde ich es heftig in den Gläsern. Also da habe ich am Anfang echt immer halt so... Gut, er ist fast stärker, klar. Und die merkst du dann total. Wie viel hat der hier eigentlich? Ich glaube 40, oder? Ne, 46. Ja, ist ja auch noch im Rahmen. 46, ja, 10 Jahre alt. Gerade so bei dem Artback, ich komme gerade super geil irgendwie. Ja. So ein richtig schönes, holziges, rauchiges Aroma. Ja, für jemanden, der ein Artback nicht kennt, ist halt sehr spichtig durch Torfigkeit. Ja, aber auch so, so angenehm. Und es kommt auch so eine leichte Süße. Ja, raus. Leicht süß auf jeden Fall mit. Also man hat nicht das Gefühl, irgendwas schon fast verkohlt so zu haben, sondern so ein gesundes, holziges Feuer irgendwie. Ein bisschen. Ja. Ah, sehr schön. Probieren wir hier einen Schluck. Ja. Ja, natürlich schon sehr kräftig, aber nicht irgendwie alkoholisch, finde ich. Ich finde den auch gar nicht mal so extrem kräftig irgendwie. Also ich, der man schließt hat, sich da irgendwie der Nase so an. Ja, man hat sich, früher fand ich den auf jeden Fall wesentlich torfiger. Aber man hat halt schon, ja, sich daran gewöhnt, finde ich, ein bisschen. Halt ja, so süßlich torfig. Mit natürlich Holz. Ich finde, der hat irgendwie so sowas, was ich mit torfigen Whiskys gar nicht mal so oft verbinde. Der hat irgendwie so eine gewisse Frische mit drin. Ja. Sowohl in der Nase als auch im Geschmack, also Auch so dieser, das Rauchige ist für mich irgendwie, hat so eine unheimliche Frische irgendwie dabei. Ja, ich finde, obwohl er halt so sehr torfig ist, ist er halt nicht so schwer. Ja, genau. Ist so leicht, frisch, so. Ich verknüpfe den warum auch immer gerade mit, leichten Hölzern. Also, oh Gott. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Irgendwie denke ich dabei an so Linde oder sowas. Irgendwie ja, so ein bisschen. Aber nicht Eiche rustikal, ja, sondern genau. Mehr so Linde, ja. Ja, so. Sommerliche Linde. Aber da ist trotzdem Feuer an. Ja. Ein bisschen Rauch dabei. Sehr schön. Wieder sehr metaphorisch gesprochen. Ja, aber darunter kann man sich wenigstens was vorstellen. Da kann man sich was drunter vorstellen. Ich bin ja auch unheimlich oft gedanklich in der Natur beim Whisky trinken. Ja, auf jeden Fall. Und es kommt hier wieder so ganz kräftig raus. Ist auf jeden Fall sehr schön. Also ich finde, auch wenn die Flasche nicht geschenkt wäre, wäre sehr schön. Ja, ist wirklich tatsächlich ein guter Whisky. Den habe ich auch noch nie so bewusst getrunken wie jetzt gerade. Da habe ich mir noch nie so viel Gedanken drüber gemacht. Oder war vielleicht auch noch nie so weit gereift, sage ich mal, vom Geschmack her und so. Und den nicht als schmeckt halt nach Torf und schmeckt irgendwie lecker abzukänzeln, sage ich mal. Ich muss sagen, wir haben oft echt gut gelegen in unserer Whisky-Auswahl. Ja, so einen richtig ekelhaften Tropfen hat man noch nie dabei. Wir haben so ein paar Sachen gehabt, die uns ein bisschen enttäuscht haben, aber also entweder sind wir einfach extrem offene Menschen. Genau, wir können an jedem Whisky irgendwas Gutes finden. Oder wir treffen einfach eine Auswahl, die zu uns passt. Ja. Wenn ich da an den Dalmor denke beim letzten Whisky-Stammtisch. Schlimm. Ich habe gestern die Notizen nochmal gesehen. Da muss ich auch an den Dalmor denken und habe gedacht, oh. Ja, ich weiß gar nicht, welcher war das denn nochmal? Irgendwo aus der River Collection. Ja. In irgendeiner. Aber was sie da gemacht haben, frage ich mich auch irgendwie, was da passiert ist. Zum Beispiel, ja. Er hat irgendwie, ja, ich verbinde immer noch Gülle mit dem Whisky. Ja, stimmt, der war so, ja, irgendwie Gülle und Verdorbenes, so. War nicht gut. Ja, ah, der Artback, sehr schön. Ich habe noch nie irgendwo gelesen oder so, dass jemand den Artback 10 mit so einer Leichtigkeit verknüpft hat. Aber ich finde den gerade wunderbar leicht. Also, ich trinke den und denke mir, du bist schwerer Trinker, deswegen. Nee, aber im Ernst, also das ist so, weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach so gut gelaunt. Ja. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Lagavulin denke, da denke ich, stell ich mir das nicht, der ist so richtig schwer, kräftig, ganz intensiv. Und da habe ich ja letzte Woche schon mal angedeutet. Ich mag das auch ganz gerne, wenn so ein Whisky eher mal so zarter hat und so. Ja, so eine Leichtigkeit. Ja. Wie zum Beispiel auch der Longworm. Ja, genau. Oder den haben wir auch auf dem letzten Whisky-Stammtisch probiert. Der so ganz blumig war, der Old Putney. Ah, ja, stimmt. Der hatte auch so eine leicht blumige Leichtigkeit. Gut, die Flasche war schon ein bisschen länger auf. Ja, der wohl, wie gesagt, ja, nach Jim Murray der beste Whisky der Welt. Ja. Und der hatte, den fand ich auch in der Hinsicht echt sehr angenehm. Ja. Weil ich will nicht immer so beansprucht werden von so einem Whisky, sag ich mal. Ich will den manchmal auch einfach so locker. Und nicht mit jedem Schluck so eine Explosion im Mund haben, die mich komplett überfordert. Ich bin manchmal echt froh, wenn so ein Whisky schön komplex und so ein bisschen unterschiedliche Noten hat, aber trotzdem so eine Leichtigkeit mitbringt. Ja, ich habe für den Whisky-Stammtisch, der ja nächstes Wochenende ist, noch eingekauft. Stimmt. Ich war am Samstag mit Zweien vom Whisky-Stammtisch in Luxemburg. Dort war... Ja, ist Maxi Vins heißt der Laden. Maxi Vins. Français, Tobias. Ja, ich bin hier voll deutsch. Ich kann kein Französisch. Voll deutsch. Ich bin deine blonden Haare, du voll deutscher junger Mann. Ja, die habe ich leider im Ausland gelassen. die hatten von einem unabhängigen Abfüller und Glenn Goins oder so war da Proben aufgebaut. Mhm. Und du konntest einfach probieren. Und ich habe zwei wirklich großartige Whiskys da erstanden, die ich mir teilen werde. Flaschenteilung mache dann. Einmal vom unabhängigen Abfüller ein Lafroig, der im Rumpfass, glaube ich, nachgereift ist. Oh, ich hoffe, ich sag da jetzt nicht Falsches. Ich glaube, 14 Jahre alter Lafroig im Rumpfass nachgereift. Mhm. Und ein Glenroth. Glenroth oder so. Der im Sherryfass nachgereift ist. Und wirklich, großartige Whiskys. Ich freue mich darauf. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin auch gespannt, was am Samstag da auf mich zukommt. Ja, ob ich sie diesen Samstag schon mitbringe. Okay. Vielleicht bringe ich meinen Port Charlotte mit am Samstag. Achso. Ja. Oder den Glenlivet, den ich noch habe. Genau. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon über meinen Bell Player geredet. Ja. Ist mir gerade aufgefallen, als ich den am Schrank holen war. Bell Blair, schön, weil ist ja eher im Name, deswegen ist auch unheimlich viel Luft auf dem Design. Der fällt mir gerade auf. Ist ein Liter. Ja. Boah, da können wir am Samstag richtig zuhauen. Ja. Aber du hast auch schon probiert. Einmal, ja. Man aber etwas in Eile. Ein Schlöckchen. Ah, ich muss ja sagen, ne? Ja. Man bekommt... wo du es gekauft hast, ist so eine Diebstahlsicherung und das ist eine lachende Zapfsäule. Und die ist voll mitten auf die Flasche gebaut. Wenigstens hinten drauf, aber es rettet nicht viel, weil die Flasche fast gar kein Etikett hat. Ja. Super, super schön wäre ohne... Aber bei meiner, die ich da gekauft habe, ist die wenigstens unter den Boden geklebt. Aber hier auch gedacht, voll mitten auf die Flasche gebappt, ey. Ist ein bisschen aggressiv, ne? Die lachende Zapfsäule. Ja, hat jemand nicht kein Herz für Whisky gehabt. Ja. Abpiedeln hast halt den Kleber drauf, ne? Okay. Ah, er piedelt es ab. Es geht. Es geht. Live in der Sendung hier. Wir retten eine Flasche Whisky. Naja, halbwegs. Aber besser als vorher. Ja. Den Rest kann man irgendwie auch noch abmachen. Ja, bin ich auch gespannt, den mal in Ruhe und mit anderen Leuten zusammen zu probieren. Ja. Ich freue mich sehr auf den Whisky-Stammtisch. Wird gut. Ja. Für unsere Hörer aus Trier und Umgebung, Samstag ist wieder Whisky-Stammtisch. Falls Interesse besteht, Link ist auf der Seite, glaube ich, von uns. Und ansonsten einfach melden. Vorbeikommen. Melden, vorbeikommen, Spaß. Ein schönes Tröpfchen mitbringen, andere schöne Tröpfchen probieren. Ja, und jeder ist willkommen, ob Whisky-Neuling oder Super-Profi mit 500 offenen Flaschen. Mhm. Alles da. Alles da. Wunderbar. Ja, aber... Immer noch sehr angetan. Ja, der Artwork war sehr gut. Ja, also... Der entwickelt in der Nase so ein bisschen... Ach, beim gut. zweiten Trinken wird er so ein bisschen kräftiger. Intensiver, hat so ein bisschen... so leicht... Vielleicht sogar medizinische kleine Noten drin, würde ich gerade mal sagen. Aber ja... Ich sehe gerade auf der Packung übrigens nicht kühlgefiltert. Und dann sollte der auch, denke ich, nicht gefärbt sein. Ja, der hat auch eine relativ helle, ja, auch eine leichte Farbe. Ja. Aber der wird tatsächlich so ein bisschen kräftiger. Mit fortlaufendem Verlauf des Charms, den wir gerade hier trinken. Oder, also ist so mein Empfinden. Mhm. Ist auch nicht schlecht. Hat auch was, wenn es so ein bisschen der Charakter sich verändert, auch ohne Wasser so. Doch. Ja, sehr angetan. Ja, schon. Ja, sehr gut. Ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, aber... Na, ich stehe halt auch immer aufs Design von Artwork, muss ich sagen. Stimmt, dieses, das ist so dunkles Grün mit keltischen Symbolen und Olivgrün. Ja, ist schon auch sehr gelungen. Ja, spricht mich an. Aber da gibt's auch wirklich einfach viele Destillerien, die da einen guten Job machen, finde ich. Ja, also marketingtechnisch ist immer da sind tip-top. Die Jungs in Schottland schon fit. Ja. Also auch ganz unterschiedliche Sachen. Und ja, es gibt auch ganz furchtbare, der Kilchoman heißt die, glaube ich. Oder haben die so nervige, mit so Tieren noch drauf und furchtbar bunte Blechbüchse? Nee, so. Das meinst du, in Schmuren meinst du, glaube ich. Ah, in Schmuren, ja, genau. Und Glen Scotia oder ja, wie heißt Glen auch, Scotia. Oh. Die haben auch so, ja, es, so, also so Marketing, voll krass bemalte ja. Dosen da haben. Ist nicht so der... Ja, das Veltin V Plus unter den Whiskys. Genau. Ja. Ja. So viel zum Whisky. Wie war denn deine Woche, Max? Meine Woche, also meine letzte Woche war hauptsächlich davon geprägt, dass ich im schönen Dachau war und auch einen Tag in München auf dem Oktoberfest. Auf dem Oktoberfest. Auf der Wiesn. Auf der Wiesn. Es gibt ja noch die Vasen. Ja, Cannstatter Vasen. Ja. Ist wahrscheinlich tatsächlich jemand mit, der dieses Wochenende auch noch dahin fährt. Eieiei. Man muss einfach nur überall Leute kennen, dann kann man überall hin feiern gehen. Ja, ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht, weil ich das Oktoberfest nur so von diesen ganzen hiesigen regionalen Abklatschfässchen, die es ja mittlerweile echt überall gibt und besonders Wittlich drängt sich einem da in Gedanken auf. Das ist das größte Oktoberfest in Rheinland-Pfalz. 4.300 Leute waren da letztens bei Mickey Kraus, bei, wie heißt der andere Vogel? Jürgen Drews. 4.300 Leute. Das ist doch Irrsinn, oder? Also, ja, keine Ahnung. Ich war ja einmal auch in Wittlich. Ich muss mal kurz hier gucken. Er sah irgendwie gerade ein bisschen so aus, als würde er immer hängen oder ruckeln. Naja, egal. Kurze technische Probleme. Ja. Aber die wischen wir so weg. Ja, ich war einmal in Wittlich und es war echt furchtbar. Also, ja, da sind dann halt auch nur Leute aus Trier und Umgebung. Ganz viele so nervige Leute aus Trier-Umgebung. So laute Leute. So ganz dann bist du halt meistens auch einfach mit Leuten da. Also entweder fahren Leute mit der ganzen Firma dahin oder wir sind halt aus dem Dorf dahin gefahren, ja, und hast du da deinen Tisch und bist mit Leuten da, mit denen du eh so viel zu tun hast. Okay. Wir waren halt auf der Wiesn mit 5, 6, 7 Leuten, die sich so lose kannten. Lose, nee, wir kannten es schon besser, weil wir hatten noch einen dabei, den kannte jetzt nur einer besser und so. Und waren so ein Krüppchen. Und sind halt dann in diesem Festzelt gewesen und sind so ein bisschen rumgewandert und haben einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten mal da irgendwie, ja, ein bisschen da in Anführungszeichen halt Party gemacht, also getrunken und bisschen gesungen, getanzt, geredet einfach mit Schweden, mit Australiern, mit Österreichern, mit Bayern und ja, ganz unterschiedliche Leute hatten, deswegen auch interessant, finde ich. Und ja, ich finde, also von der Aufmachung her, auch dafür, dass so wahnsinnig groß ist, ist das echt gelungen. Also man fühlt sich schon irgendwie immer so ein bisschen, dann fahren halt noch die Pferdekutschen mit zu so Bierfässern über das Fässchen und so und keine Ahnung, die Festzelte sind zwar riesig, aber da wird wenigstens noch vorgetäuscht, als wird aus so den Holzfässern noch gezapft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich aus den Holzfässern zapfen. Aber es ist alles von der Aufmachung her meiner Meinung nach doch gelungen oder besser, als ich das erwartet hatte. Ja, ich rechne da fest mit irgendwie halt so Massenabfertigung und das halt. Ist natürlich schon ein Stück weit so. Also wenn sich dann Kellnerinnen mit Tabletten an dir vorbeidrängeln und so Kram und du, oder du ewig warten musst, bis du was bestellen kannst und so, dann ist natürlich schon so ein bisschen, ja. Ja, wobei die Kellnerinnen da halt die kleinsten. Klar, die haben halt auch, die müssen ja auch gucken, wo sie bleiben, ja. Also. Ja. Habe ich ja auch Verständnis für, klar. Aber da fällt es dir dann halt auf. Oder wenn du halt irgendwann keinen Platz mehr bekommst in so einem Zelt oder irgendwann deinen Tisch räumen musst, weil die Sparda-Bank München da irgendwie 50 Tische reserviert hat. Und dann erstmal so ein bisschen stehen musst. Aber gut, dann gehst du halt mal rum und redst mit den unterschiedlichen Leuten. Also von daher auch nicht so schlecht. Ja, also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Können natürlich auch an meiner Bekleidung gelegen haben. Wunderbare, hübsche Mädels wieder am Start gehabt. So, ja. Hatten ja auch alle Dirndl an. Aber hallo. Echt? Ja, tatsächlich. Abgefahren. Ja. Kommt man eigentlich nur mit Dirndl rein, nee, oder? Das sind ja auch, also ich hatte ja auch keine Tracht oder so an, auch kein kariertes Hemd oder sowas. Max. Ja, ja gut. Nee, hast du wenigstens aber, so einen Hut mit Geiß? Nein. Weil das ist der ultimative. Das ultimative Eingeständnis verkackt zu haben, wenn man sich noch schnell so einen Hut kauft, um irgendwas anzuhaben, was passt. Das ist für mich das ultimative. Ich meine, keine Ahnung, wenn man nur einmal da ist, kann ich auch bei jedem nachvollziehen, also auch die Leute, mit denen ich geredet habe, dass man sich nicht irgendwas kauft. Ja. Ja. Und da sind auch wirklich viele Leute, die jetzt nicht trachtenmäßig groß angezogen sind. Ja, kriegst bestimmt irgendwie einen extra Bussel, wenn du betrachtet bist. Betrachtet. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Von daher wirklich doch deutlich positiver, als ich gedacht hätte. Ja. Wobei man natürlich auch trotzdem darauf klarkommen muss, dass du mittags um 2 Uhr irgendwie oder von 2 bis um 10 Uhr in so einem Zelt bist und Bier aus 1 Liter Grün trinkst, was, sagen wir mal, immerhin süffig ist. Ja. Und halt viele Leute da sind und irgendwie so ein bisschen Gaudi und Party machen und dass du in der Zeit dann halt 3, 4 Mal mit 66 Jahren fängt das Leben an, hörst, bleibt dann auch nicht so ganz aus. Da muss man auch drauf klarkommen. Ich kann doch verstehen, wenn jemand sagt, nee, kotzt mich an, es sind so viele Leute. Ja, mich nerven halt oft schnell laute, asoziale, betrunkene Menschen ansammeln. Wobei, auch da hätte ich echt gedacht, wäre es schlimmer, war es echt nicht. Also gut, vielleicht weil wir halt ja dann noch irgendwann so um 10 Uhr heim sind oder so, weil um 10 Uhr machen die Zelte ja auch zu, war es echt nicht so, also nicht so extrem. Also was ich halt bis jetzt von der Wiesn gehört habe, war, dass halt, keine Ahnung, ein Kumpel oder ein Arbeitskollege war da und hat halt gemeint, das Erste, was er gesehen hat, war, wo ein Typ einem vom Tisch mit der Maß ein Gesicht geschlagen hat. Und also was haben wir jetzt einfach nicht mitbekommen. Vielleicht war der auch aber im Hippie-Zelt. Im Hippie-Zelt. Das ging. Ja. Also keine Ahnung. Nee, ich bin natürlich Ich finde das natürlich gut, wenn da die Vorurteile nicht alle bestätigt werden. Ja, aber. Also ich meine, die Statistiken belegen ja schon, dass da irgendwie die ganze Zeit immer so viel Scheiß passiert, aber ja. Ich weiß nicht. Also es ist auch vielleicht die Frage, ob das nicht, ja, zum Teil hat auch größtenteils außerhalb von den Zelten passiert. Noch später irgendwann, wenn die Leute, nachdem sie irgendwie 10 Stunden im Zelt waren, draußen noch mal weiterziehen und sich dann da auf die Straße. Wer weiß das? Wer weiß das schon? Ja, gut, die Polizei München wahrscheinlich, aber. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, wenn es Spaß gemacht hat, ist. Ich finde ja auch München eigentlich, ja, eine recht interessante Stadt, so. Ja, es ist halt natürlich so ein bisschen versnobbt, das muss man halt schon sagen. Ich habe halt ganz ehrlich gesagt sonst von München gar nichts mitgekriegt, weil wir die anderen 2 Tage in Dachau unterwegs waren. Ja. Und Dachau ist echt auch eine schöne Stadt. Eine Kleinstadt, oder? Wie viel? 40.000 Einwohner. Ja. Und ist wie München aber auch, zumindest du kannst halt vom Dachauer Schloss oben so rüber gucken nach München. Unheimlich grün. Also beide Städte, siehst zwischen den Häusern wahnsinnig viele Bäume und grün und nicht einfach nur so Stadt. Was auch echt schön ist. Und ja gut, Dachau verknüpft natürlich der normale Mensch oder der normale Deutsche vor, also mit dem Konzentrationslager natürlich. Aber auch abseits davon ist da echt, also das Schloss zum Beispiel hat so ein Renaissance-Wochenendschlösschen. Ist nicht riesig groß, aber die haben einen schicken Schlossgarten noch irgendwie, der echt schön war. Das Wetter war dann natürlich auch passend. Und ja, so die Altstadt ein bisschen ist echt relativ idyllisch. Also fand ich auch schick in Dachau. Nicht schlecht. Ja gut, ich war nur mal mit der Schule da, als wir in München waren. Noch nicht mal in München, in Berchtesgaden haben wir Abschlussfahrt gehabt und waren einen Tag in München und einen Tag das Konzentrationslager besuchen. Von daher sind meine Erinnerungen an Dachau eher negativ behaftet. Klar. Also da muss man halt echt sagen, selbst die größten Klassenclowns und so sind mit gesenktem Kopf durch das Lager gelaufen und haben halt die Fresse gehalten, weil das halt schon, ja, ist halt kein Spaß, das zu besichtigen. Ja, klar. Also da waren wir jetzt in den 3 Tagen nicht auch noch. Wäre vielleicht auch ein bisschen vom Anlass her fehl am Platz gewesen. Ja, weil also wir erst Wiesn und dann... Ja, nee, wir waren ja vorrangig da, um eine jetzt ehemalige Kommilitonin zu besuchen, die aus Dachau kommt. Und ich weiß nicht, ich finde es echt eigentlich auch nicht so schlecht, auch mal so zu sehen, dass so eine Stadt auch andere Seiten hat, als das, was du immer damit verknüpfst. Also vorrangig. Ja, aber schön, dass du einen schönen Wochentrip hattest, bevor jetzt der Ernst des Lebens für dich wieder losgeht. Genau. Der fleißige Student muss wieder an die Uni. Ja, der muss erstmal zu Hause noch was machen. Eine Woche. Naja. Wäsche waschen und bügeln. Staubsaugen. Genau. Hausarbeit halt. Hausarbeit, ja, genau. Ja. Und deine Woche? Ja, meine Woche war recht unspektakulär, weil ich noch ziemlich krank war eigentlich. Deswegen habe ich nicht viel gemacht. Dann habe ich den Feiertag und den Brückentag genutzt, um faul auf der Haut zu liegen und Freizeit zu genießen. Um mich relativ gut auszukurieren. Ja. Sonst habe ich eigentlich, war es wirklich sehr unspektakulär, muss ich sagen. Also Arbeiten und GTA 5. Arbeiten und GTA 5, so ungefähr. Seit 3 Wochen, so ungefähr. Ja, was ganz lustig ist, ich habe jetzt quasi die erste Woche mit meinem tollen neuen Gimmick verbracht. Ja. Und ich bin sehr zufrieden. Also die letzte Woche war ja nicht viel Aktivität, wie gesagt, ich war krank und faul. Aber jetzt die ersten beiden Arbeitstage, direkt irgendwie, weiß ich nicht, im Fitheitsdiagramm, im Bewegungsdiagramm von 0 auf 100. Irgendwie ist das Tagesziel 10.000 Schritte. Ja, ich hatte heute irgendwie 24.000. Krass. Ja, dabei war noch ein relativ ruhiger Tag auf der Arbeit. Nee, aber so von der Funktionalität von dem Teil, von dem Fitbit, ist echt cool. Ob jetzt natürlich die Schritte auf den Schritt genau sind, ist utopisch und muss ja auch gar nicht sein, aber du bekommst halt eine ganz gute Richtung, irgendwie wie viel du dich bewegst und ja, ob du deinen Kalorien, ob du genug Kalorien verbrennst für was du halt eigentlich zunehmen sollst und so. Ja, weil du musst auch trinken. Weil ich muss dringend abnehmen, ja. Nee, aber allgemein irgendwie, um so mal ein Diagramm zu haben, wie viel man sich so bewegt und so, ist das halt ganz witzig. Ja. Ja, ich bin mal gespannt so. Es hält auch ganz gut, auch auf der Arbeit, und ich habe ja immer relativ nass um mich rum. Das ist halt sehr wasserdicht. Ach so, ja. Das passt eigentlich. Ja, einziger Nachteil ist, könnte vorher ansagen, wenn der Akku leer geht. Piep, piep. Das wäre ganz schlau, so irgendwie eine kurze Vibration oder so. Weg kann ja auch Vibrationsalarm, dass der Akku leer geht. Da habe ich irgendwie letzte Woche mal gedacht, macht gar nichts mehr, war der Akku leer. Aber sonst so, die erste Woche war cool. Es zeichnet sich lustige Graphen auf meinem Desktop ab. Für den, der es braucht, der Spaß daran hat, ist auf jeden Fall lustig. Aber ja, das ist natürlich ein Gadget, was man auch durchaus weglassen kann. Ja, klar. Schön. Ja, lustig. Wunderbar. Auf jeden Fall. Jeder, der auch ein Fitbit hat, kann mich ja adden und wir können uns gegenseitig anfeuern. Ist natürlich auch alles hier community-mäßig vernetzt. Und, natürlich, ohne geht es nicht mehr. Ohne geht es. Achievements. Ja, ich habe Achievements. Es wundert mich eigentlich, um jetzt eine wunderbare Überleitung zu verlangen, wundert mich, dass der NFL Game Pass keine Achievements hat. Ja, ja, ich habe 20.000 Stunden NFL geguckt. So in etwa. Ich habe nämlich gestern mal, um da jetzt mal anzuknüpfen mit einem kleinen Fazit von einer Anschaffung, sage ich mal. Ja. Ich habe gestern mal ein bisschen hochgerechnet. Es sind jetzt 5 Spieltage rum. Und ich habe den Game Pass, also so ein bisschen weniger als ein Drittel von der regulären Saison ist jetzt rum. Ich würde tatsächlich schätzen, ich habe den in den 5 Wochen jetzt schon 60 Stunden genutzt. Ja, dann haben sich die 200 Euro doch gelohnt. 180? Ja. Ja. Nee, aber keine Ahnung. Also ich war ja davon überzeugt, dass ich relativ viel nutze, aber ich meine, ich habe es ja jetzt mal so umgerechnet. Und klar ist das viel Zeit, aber habe das Geld ja dafür auch ausgegeben und hatte auch die Zeit in den 5 Wochen. Ich denke, es wird in nächster Zeit ein bisschen weniger. Aber ich bin so überzeugt davon. Also ich bin... Ja, gut, gerade bei der NFL ist mir jetzt so wichtig, aber da denke ich mir so, jeder, der irgendwie versucht, seine Sportart zu vermarkten, der muss sich das doch angucken und denken, das will ich auch auf die Beine. Also, ja, ich selbst hätte, wenn die Qualität nicht so hoch ist, also, dass alles in absolut brillanter HD-Auflösung gestreamt wird und du 4 Audio-Optionen hast und alles Mögliche, aber einfach, ja, Fußball. Ja, ich würde Champions auf jeden Fall, keine Ahnung, für eine Champions-League-Saison, sag ich mal, 100 Euro bezahlen. Ja. Locker. Auf jeden Fall sofort, damit ich alle Champions-League-Spiele gucke. Und ich würde auch 150 Euro dafür zahlen. Weil sind wir die Alternative ist oft, wenn du jetzt keinen Bock hast, dir Sky zu kaufen, dann gehst du in die Kneipe. Und dann bist du halt, wenn du 3, 4, 5 Mal in der Kneipe warst, Champions-League gucken, bist du auch schnell 100 Euro los. Ums Geld geht's gar nicht. Ja, es geht eher um das Setting, weil ich bin in Kneipen immer nach 2 Minuten so krass genervt. Ja, genau. Weil wir ja immer nicht gerade die Sympathien auf unserer Seite haben. Ja. Und auch so irgendwie, ja, der gemeine deutsche Fußballfan ist halt schon irgendwie ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja. Und gerade weil, ja, dann nur die großen Kneipen in Trier auch Barca-Spiele übertragen, weil die sich mehrere Fernseher leisten können und so, dann ja, sitzt du halt daneben mit den, keine Ahnung, Idioten. Ja. Ja, keine Deswegen, Ahnung. Deswegen, also UEFA macht doch einfach, weißt du, ihr gebt so viel Geld für Scheiße aus. Ja. Macht doch einfach, stellt mal sowas auf die Beine. Ja. Wobei, da ist wahrscheinlich einfach das Problem die Rechte. Dann kriegst du halt weniger Geld über die Fernsehrechte rein, vermutlich. Ja, aber dann kriegst du halt... Weil der NFL Game Pass zum Beispiel, den gibt's in den USA ja auch nicht. Andererseits, da können die halt auch jeden Scheiß im Fernsehen gucken. Weil, weil die halt auf den öffentlichen Kanälen kommen. Klar ist dann was anderes, aber die Möglichkeit hättest du da ja gar nicht mal. Trotzdem. Ja, trotzdem einfach irgendwie, ich meine... Ja, mach doch einfach. Ja, eben. Also zum Beispiel. Ich meine, gerade auch wenn du so ein paar Kumpels hast, die irgendwie so eine sich überschneidende Interessenmenge haben, dann kann man sich da ja wunderbar auch absprechen. Also wenn es jetzt so ein UEFA Champions League Angebot gäbe, dann würde einer das halt kaufen, der andere dann irgendwie Laola 1 TV Premium, um die Ligaspiele gucken zu können. Die haben es aber ja irgendwie, die müssen noch ein bisschen an diesem Bezahlkonzept da drehen. Ja. Also ich habe mir auf Laola 1, um die La Liga Spiele in HD und ohne Werbung zu gucken, dieses Premium-Abo gekauft für einen Monat. 5 € kostet, glaube ich. Ja. Ist wirklich ein... Der Preis ist okay, aber sollen sie lieber machen 10 € im Monat und dafür funktioniert es richtig. Ja. Das ist ein Problem bei ganz vielen Sachen. Also ich habe auch mal den Eurosport-Player irgendwie getestet. Aus Interesse einfach. Der war auch unter aller Sau. Also der kostet auch 5 € im Monat oder so. Der war unter aller Sau. Ja. Also so von der Qualität der Bilder, von der Funktionalität und von der, ja, also ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was kostet, sowas anzubieten in so Datenmengen mäßig und so, aber rein so vom Sachen entwickeln her, darf das doch gar nicht so schwierig sein. Nee, vor allem, wenn du nicht echt einfach hingehen kannst und gucken kannst, wie sieht's denn aus, wie ist das gemacht beim Game Pass, weil der Game Pass wirklich auch im Vergleich zum Beispiel zum NBA League Pass, der ist auch nicht so gut, der ist zwar auch wohl ziemlich gut, hat damit ja keine Erfahrung gemacht bisher, aber scheinbar nicht so auf dem Niveau wie der NFL Game Pass. Und die sind da wirklich Vorreiter und dann sollten es die Leute halt echt doch einfach mal vielleicht ein bisschen daran orientieren. Ja, aber Laola 1 zum Beispiel, die haben ja schon eine Streaming-Plattform. Die müssen ja einfach nur irgendwie so ein Zwei-Klassen-System richtig einführen. Ja. Halt, dass du nicht irgendwie ruckelndes Bild hast und nicht irgendwie die ganze Zeit schlechte Qualität. Ja, ich weiß nicht, wie die es handeln, aber die müssen halt von vorne weg, und ich nehme an, es sind nicht so wahnsinnig viele Premium-Benutzer, einfach denen einen gewissen Standard garantieren. Ja, und wie gesagt, ich würde auch 10 € im Monat dafür bezahlen, wenn das richtig läuft. Aber ich werde jetzt, denke ich mal, nicht nochmal Premium holen. Vielleicht nur nochmal irgendwie in einem halben Jahr oder so, um dann nochmal zu gucken, ob sie es besser machen. Aber im Moment lohnt sich das einfach nicht, weil ich auch über eine App auf meinem Raspberry Pi ohne Werbung Laola 1 Stream gucken kann. Ja. Ja. Ja. Von daher leider 0 Punkte. Ja, nochmal kurz zum Game Pass vielleicht. Also da auch einfach, da habe ich halt im Vorfeld auch so ein bisschen gelesen, es gibt oft am Anfang der Saison so ein paar Zickereien und so, okay. Ja, es stockt auch, sagen wir mal, in einem 3,5-Stunden-Spiel 2-3 Mal. Aber das ist gut, echt, du bist halt auch in Europa. Ja. Klar, also, aber sonst, die Qualität ist halt wirklich auf der höchsten, also du hast, selbst wenn du nicht eine geile Internetleitung hast, du hast irgendwie 10 verschiedene Einstellungen von Bandbreiten, also wie viel Bandbreite du haben willst für einen Stream und wo du es anpassen kannst auf deine Internet, so ein bisschen halt. Ja. Bei ganz vielen, ich glaube auch bei, da kannst du halt High, Medium und Low wählen. Ja, toll. Ja, das ist normal, ja. Ja. Aber wenn ich vielleicht einfach mal auch sehe, wie viel Kilobyte pro Sekunde ist denn was und wie viel, klar kannst du es ausprobieren, aber warum nicht einfach so anzeigen lassen oder so, keine Ahnung. Und dann halt auch einfach, wenn du irgendwie die 4000 Kilobyte pro Sekunde da irgendwie 4 Megabyte hast beim NFL Game Pass, das Bild halt auch einfach Wahnsinn. Und ja, das ist halt HD dann. Ist halt in HD und gerade, ich meine, jetzt habe ich natürlich als Student auch die Zeit, mir so ein Blödsinn nachts anzugucken, aber wenn man überlegt, man geht arbeiten, ist auch einfach die Möglichkeit, das Spiel am nächsten Tag ohne den Punktestand vorher zu wissen. Und wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit warst, wird man sich ja auch davor bewahren können, rauszufinden, wie ein Spiel ausgegangen ist. Und dann kannst du einfach nachmittags gucken. Also am Nachmittag, wenn du heimkommst, wenn das Spiel halt von Sonntag auf Montagnacht war, zum Beispiel jetzt. Ist auch einfach, wo ich so mit Blick auf die Zukunft, sage ich mal, sage, wunderbar. Wenn mir irgendwas hat, oder ich war vor 2 Wochen ja auf einem Konzert, oder letzte Woche, ist ja auch egal. Ich bin sonntags auf einem Konzert und komme halt, während die Ravens spielen, bin ich nicht da und bin 2 Stunden später daheim und gucke einfach das Ravens-Spiel 2 Stunden später verzögert, als wäre das Fast Life oder so. Also vom Angebot her, also weil du halt nicht nur einfach streamen kannst, sondern auch jederzeit das nochmal gucken kannst. Ja. Und dann halt später auch, dauert natürlich eine Zeit, bis das zusammengeschnitten ist, die Kondensversion gucken kannst. Also in 35 Minuten so ein Spiel durchschauen kannst. Wie ich hab halt zum Beispiel heute Nacht das erste Viertel vom Monday Night Game geguckt, dann bin ich schlafen gegangen um 3 und hab heute Morgen einfach von da ab weiter die Kondensversion beim Frühstück geguckt. 25 Minuten. Ja, ist halt Minuten, dann wie eine Folgeserie. Ja, ja, super. Also ich bin echt absolut überzeugt davon und habe auch im Vorfeld öfter halt gelesen, dass Leute gesagt haben, ist sowas, wenn du es einmal hast, willst du nicht mehr ohne. Also zumindest wenn dir das so wichtig ist mit dem Football. Scheint jetzt schon der Fall zu sein. Ich fange schon mal an, Geld rüberzulegen für nächstes Jahr. Ja, keine Ahnung. Sehr gut. Meiner Meinung nach lohnt das auf jeden Fall. Ja, ist ja auch ein gutes System. So. Oh Mann, das ist ja nur das. Ich hab mir eine Notizen gemacht. Wahnsinn. Abgefahren, oder? Ja, ey. Abgefahren. Wo gibt's das denn? Wo gibt's das denn? Unglaublich. Hast du noch was auf dem Herzen? Ich hab hier noch eine Liste. Ja, ich hab natürlich mich mit allgemeinen aktuellen Nachrichten befasst. Okay. Und ja, für unsere ambitionierten Physiker-Hörer, der Physik-Nobelpreis wurde ja verliehen. Ja. An Higgs. Sagt dir auch was, oder? Ja. Higgs-Teilchen. Ja. Ja? Ist okay. Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Du kennst den Higgs nur als Schluck auf. Genau. Warst nicht als Spieler für Manchester United, Ryan Higgs. Ja, doch, sag mir was. Sehr verdient, muss ich sagen. Hat ja, jetzt muss man ja fragen, aber das ist doch nicht erst seit gestern, dass die Teilchen entdeckt worden sind, oder? Nee, der hat sie in den 60ern, also der hat die These in den 60ern aufgestellt, aber CERN hat es halt erst bewiesen. Bewiesen, okay. Und ja, dann wurde dieses Jahr das lebt Ganze, der lebt noch, ist 84. Oh, ja. Ich glaube, der älteste theoretische Physiker, der noch lebt. Ist ja dann noch mehr schon so eine Auszeichnung fürs Lebenswerk. Ja, so ungefähr, ja. Ich habe auch heute ein sehr interessantes Interview von ihm geguckt, wo ein Ranga Yogisch war, ihn interviewt hat. Gibt eigentlich keine Interviews mehr und so, aber irgendwie hat Ranga Yogisch war in seinem Studium mal irgendwie für 2 Wochen mit dem zusammengearbeitet oder so. Und deswegen haben sie den Deal gemacht. Ja, sehr interessant. Ja. Wer sich fragt, was Higgs-Teilchen sind, am besten selbst lesen, weil ich erkläre es garantiert falsch. Okay. Ja, ich bin da auch nicht mit drin. Nachdem ich Chemieleistungskurs mit einer ordentlichen Abitursarbeit abgeschlossen habe, habe ich mich von den Naturwissenschaften abgewandt. Ja, ist halt, hat halt mit Quarks und so zu tun. Und nicht die, die man essen kann, sondern. Ja, verschiedene Quarks, Erdbeerquark. Ja, aber finde ich sehr, das hat mir sehr gefreut. Ja, und man muss den Gürtel enger schnallen in den nächsten Jahren in der katholischen Kirche, weil es wurde gebaut. Ja, da habe ich mich sehr amüsiert drüber. Ja, der ehrenwerte Bischof zu Limburg, der ist Van Ellens, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich habe mich da sehr amüsiert drüber, weil er hat halt für 31 Millionen Euro sich ein Haus gebaut. Ja, ich hab auch schon vor ein paar Jahren hat man irgendwie so einen kurzen Beitrag irgendwo auf ARD gesehen oder so, wie wahnsinnig viel Geld für die Bischöfe drauf geht in Deutschland. Das ist echt unnormal. Deswegen absurd viel Geld. Deswegen in den nächsten Jahren ein bisschen mehr in den Klingelbeutel werfen. Ja. Das oder das Geld am Michigan. Ich arbeite nämlich auch fürs Bistum Trier. Fürs Bistum Trier? Ja. Bist du ich bekomme Vermögensberater beim Bistum Trier? Nee. Ja. Ah, du bekommst dein Geld für die Seminare vom Bistum. Ja, da steht auf den Kontoauszügen auch Generalvikariat. So. Boah. Dann kannst du ja mal sagen, ja, ich hätte auch gern ein Haus, ein neues. 31 Millionen. 31 Millionen. Ich nehme auch eins für 3 Millionen. Komm, ja, Schnapper. Ich bin ja nicht so, weißt du. Da bin ich nicht so. Ja, aber ich habe auch so einen Bericht darüber gelesen, das ist halt schon ein krasses Ding, ne? Da ist irgendwie voll alles automatisiert und du hast für die Relikte ist unten so eine Kammer mit so beleuchteten Goldkästchen. Ganz und wichtig. So. Ist wirklich absolut krass. Und ja, wie hat habe ich heute auch irgendwie gelesen, hat so schön der Pfarrer von Frankfurt gesagt, ja, das kann man den Gläubigen nicht verkaufen, warum der so teuer gebaut hat. Also ich könnte mir auch überhaupt gar keinen besseren Verwendungszweck für 31 Millionen Euro überlegen. Als ja. Ich meine, da muss hier Brot für die Welt, die müssen halt ein bisschen mehr sammeln gehen. Ist ja auch Brot für die Welt, nicht Geld für die Welt. Ja, stimmt. Ja. Ja, wenn man mal halt so die Relation sieht, ja, ist halt schon irgendwie... Es sind so Sachen, die, passieren, glaube ich, irgendwo, wo sich so... Oder irgendwo, überall, wo sich so Systeme dazu benutzen lassen, irgendwie so... Oder ausnutzen lassen, auch so extreme Sachen zu machen. Ich glaube auch irgendwie mal vor ein paar Jahren in Berlin, glaube ich, irgendwie so eine soziale Einrichtung oder irgendwie sowas, da ist auch der Chef ein Maserati gefahren. Hat irgendwie auch so Geld rausgezwackt und hat davon Maserati als Firmenwagen gekauft. Ja, aber der ist ja nur geleased. Geleased, okay. Und jetzt kostet Maserati auch keine 31 Millionen, aber jetzt ist die katholische Kirche auch so bisschen größer wahrscheinlich. Bisschen, ja. Wenn man es runterrechnet auf die ganzen Leute, die Kirchensteuer bezahlen, war das vielleicht für jeden Euro oder so. Also da brauchen wir es jetzt wirklich nicht so schwer. Ja. Ja, wie viel werden wohl, weißt du, wie viele Katholiken in Deutschland wohnen? Nee. Aber könnte die 30 Millionen könnte hinkommen, oder? Wie viel, viel Einwohner haben wir? 86 Millionen. Aber du musst ja abrechnen, die zahlen ja nicht alle Kirchensteuer. Ja, und ich sag dann mal, die Hälfte. Gibt ja auch noch Protestanten. Gibt ja auch noch die anderen, die falschen. Zahlen Protestanten keine Kirchensteuer? Ja, doch, aber da geht ja nicht ja, an die katholische Kirche. Ja, aber dann so. Da sind es halt 2 oder 3 Euro, da isst man mal eine Bratwurst weniger in der Stadt. Da denkt man auch mal die Kinder in Afrika, die verhungern, dann isst man selbst auch was weniger. Ja. Und dann geht das. Dann geht das. Das ist gar nicht so viel. 31 Millionen. Also bitte. Bitte. Davon kriegst du keinen Mario Götze. Dafür kannst du bei der Elbphilharmonie nicht mal Fundament gießen. Ja, da kannst du keinen Türgriff bezahlen für die Elbphilharmonie. Ja. Das ist nämlich aus Diamant. Schön. Ja. Wunderbar. Ja. Ah, scheiße. Zu dem Thema. So ein Schwachsinn. Ja. Ja, aber was soll man tun, ne? Ja. Ja. Hast du noch was auf deinem schlauen Zettel stehen? Ich habe nur ein Thema. Ja, aber brauchen wir nicht alles machen. Es waren ja nur so Ideen, die mir eben in den Kopf geschossen sind. Aber ich hab's ja eben schon präsentiert bekommen. Ach so. Ja, ich wollte eigentlich was zu Asch sagen. Also vielleicht redest du über dein neues Smartphone nächste Woche, wenn du es eine Woche testen konntest. Ja, wunderbar. Toll. Ja, ist gut, ne? Dann machen wir. Übrigens gefällt mir das neue Handy blablabla bla bla auch ganz gut. Ja. Nee. Aber ja, der Max ist jetzt im 21. Ja, ich Jahrhundert. Ich bin im 21. Jahrhundert. Ich habe jetzt ein Smartphone. Ja. Sehr Wunderbar. Schön. Big News. Nächste Woche gibt es dann Testberichte. Ja. Auch vom Bistum bezahlt, quasi. Also ich habe auch dafür gearbeitet. Aber Oh, ja. Hast du? Nee. Gut. Ja, ich wollte noch was zu Rush sagen, einem wunderbaren Film, den ich am Freitag im Kino gesehen habe. Ein Rennfilm, brumm, über Niki Lauda und seinen Konkurrenten James Hunt. Ja. Und deren, Konkurrenz im Film ein bisschen, die Rivalität zum Film ein bisschen aufgebauscht, und weil die sich eigentlich ganz gut leiden konnten, wobei es auch im Film nicht so, ist doch schon teilweise extrem, aber wir sind halt richtig so Rivalen, und das waren sie zumindest auf der Rennstrecke auch in echt. Okay. Und es dreht sich natürlich auch so ein bisschen um den berühmten Unfall von Niki Lauda, der damals irgendwie auf Nürburgring verunglückt ist, und dann stand das Auto in Flammen. Niki Lauda wäre ja fast dabei auch gestorben. Und war ja aber dann 30 Tage später oder 40 Tage, 2 Monate später oder so, wieder auf der Rennstrecke. Irgendwie so, also vielleicht zu weit weg, weil es ja irgendwie 25 Jahre vor meiner Geburt war. Ich habe das nie so im Schirm gehabt. Das ist ja eine, sag ich jetzt mal so, doch eine der großen Leistungen der Sportgeschichte. Also dann 35 Tage oder 40 Tage nach so einem eigentlich so ziemlich tödlichen Unfall, ja, wo dir dein ganzes Gesicht und alles verbrannt ist. Da schon wieder im Rennauto zu sitzen. Und ja, der Film ist beschäftigt sich so ein bisschen damit und ich finde den super geil, weil der gut erzählt ist. Also klar, die Story gibt es natürlich auch her. Aus gerade genannten Gründen ist das natürlich, wenn man das als Drehbuch geschrieben hätte und es wäre nicht in echt passiert, das wird einem ja keiner glauben. Da wird ja sagen, wie unglaubwürdig, dass der schon wieder im Auto sitzt. Ja, aber der ist auch einfach wahnsinnig, für mein Empfinden, wahnsinnig toll aufgenommen und gefilmt, fasst dieses 70er-Jahre-Flair super ein, hat einen tollen Look, sieht gut aus, hat einen guten Sound, röhrt richtig. Wenn das Thema Autorennen nicht wäre. Ja, klar, aber ich war mit einer Freundin drin und ich weiß auch nicht, wie viel die jetzt unbedingt für Formel 1 aufbringen kann, die hat auch den Film sehr gemocht. Der handelt auch nicht nur von Autorennen, klar schon, aber es geht ja auch um die zwei Typen, wie die so draußen, deren Leben so drumherum. Ja, ich bin halt leider wirklich überhaupt kein Motorsport-Fan. Ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Ich gucke das ja auch nie, aber nicht mittags, sonntags mittags Formel 1. Das Schöne in so einem Film ist ja, es wird aufs Spannende runtergeschnitten. Die langweiligen Szenen sind ja gar nicht drin. Unfälle und Überholmanöver. Ja. Dieses Langweil im Kreis fand es ja raus. Naja, und ich lege den einfach mal so jedem ans Herz. Und das ist auch definitiv ein Film, wo ich schon sage, wenn man sich zumindest ein bisschen dafür interessiert, soll man den noch ruhig im Kino gucken gehen. Denn ich finde, es gibt Filme, die musst du nicht unbedingt im Kino gucken gehen, aber es gibt Filme, die schreien irgendwie so ein bisschen danach. Auch wenn heutzutage natürlich jeder einen riesen Fernseher hat und tolles Soundsystem auch zu Hause. Ja, aber Kino so ist ja nochmal Kino geht es noch was anderes. Auf der großen Leinwand und um dich rum rührt die ganze Anlage viel zu laut, wenn das Motorradrennen ist, Formel 1-Rennen ist. Der Film lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich würde auch gern Gravity im Kino gucken gehen. Wunderbare Überleitung. Weil ich denke, diese Odyssee im Weltraum gibt es natürlich her. Genau das. Für schöne Bilder und Sound gibt es ja im Weltraum nicht, weil kann ja nichts den Schall übertragen. Aber Bilder sind bestimmt super. Richtig, ja. Wäre jetzt auch mein nächster Film gewesen, den ich genannt hätte. Wobei, also storytechnisch geht es ja irgendwie um George Clooney und Sandra Bullock. Ja. Reparieren das Weltraumteleskop Hubble und verlieren irgendwie den Halt und fliegen dann wild herumwirbelnd durchs Weltall und versuchen wieder zur nächsten Raumstation zu gelangen. An sich finde ich das wirklich super. Ich habe natürlich den großen Fehler gemacht und habe eine Rezension über den Film gelesen von einem Astronauten, der den Film geguckt hat. Der hat gemeint, alles Quatsch. Alles wirklich super, also die Werkzeuge sind alle, wie sie wirklich sind und die Raumanzüge und alles und auch wie sich die Physik so im Raum verhält, im Weltraum. Einziges Problem ist, das Teleskop Hubble und die Raumstation, wo sie hinwollen, ist so weit entfernt voneinander, dass nicht mal ein vollgetanktes Space Shuttle die Distanz überbrücken könnte. Wird schwer mit dem Jetpack, Frau Bullock. Sind wir gespannt, wie das aufgelöst wird. Ja. Vielleicht merkst du ja auch auf halbem Weg. Ah, verdammt, leer. Habe ich die Waschmaschine ausgemacht? Ja. Ich fliege nochmal zurück. Ja, ich gehe morgen früh gucken. Der Student hat ja die Zeit. Ja, ich werde vielleicht am Wochenende gehen. Ich habe noch Gutscheine mit Anna für 3D. Ah, ja. Ah, 3D sogar. Ja. Ich gehe nur in 2D. Ja, eigentlich wünsche ich auch 2D, aber wenn man Gutscheine für 3D hat, geht man ja nicht. Dann macht man das auch, ja. Ja, es könnte auch 3D ganz gut kommen mit dem... Richtig. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Story vielleicht gar nicht so wahnsinnig stark ist, aber das ist so ein richtiger Film, den willst du halt sehen. Und deswegen, wenn ich einen Film sehen will unbedingt, weil ich denke, oh, bei Rush war es mal so, hab ich den Trailer gesehen, hab gesagt, den will ich unbedingt sehen, der sieht toll aus. Dann sehe ich den auch unheimlich gerne im Kino. Ja, weil da könnte ich mir gerade bei Gravity vorstellen, wenn die den irgendwann, selbst wenn es Blu-ray ist, auf dem 50 Zoll Fernseher und guckst, den denkst du, ja, sieht schön aus. Sieht schön aus, aber du hast halt nicht das ganze Weltraum vor dir. Ja, Und im Kino kriegst du es wieder so ein bisschen mehr einfach mit. Ja. Deswegen. Dementsprechend zwei Filme, die man durchaus gerne. Gravity, ja, werde ich auf jeden Fall gucken. Werde ich dann nächste Woche. Wenn wir beide rezensieren. Das aufgreifen. Ja. Ja. So. Wir haben fast eine Stunde voll. Folge, ja, ja, endlich mal. Wir haben immer wieder Zeit gehabt. War aber auch, man hat gemerkt, ein Redefluss ohne Ende. Ja, wir haben allein schon Bedürfnis. 20 Minuten über Whisky geredet. Wunderbar. Schön. Ja. In einem Whisky-Podcast sollte das so sein. Ja. Bevor wir jetzt noch 20 Minuten Eigenlob dranhängen. Ja, hören wir besser auf. Nächste Folge wird sicher wieder viel Whisky, weil wir ja den Whisky-Stammtisch haben. Stimmt, ja. Und Filme und Sport und tolle Themen von uns. Ja, wir bedanken uns nochmal bei Tobias Russ für den Whisky. Den Artback. Den Artback. Wirklich lecker. Wirklich gut, ja. Kann man auch ohne weitere Geschenke zu auch hoffen, ja, oder schmeckt auch gekauft gut. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Gut. Ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Und tschüss.